Ja, okay. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Einladung, sehr froh, sprechen zu dürfen, und bedanke mich auch bei allen anderen, die die beiden Berichte hergemacht haben, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da ich ja nicht wusste, wie der Kenntnisstand hier ist, habe ich den Vortrag kurz am Anfang noch relativ einfach gehalten und mache erstmal eine ganz einfache Einführung und fange an damit, was Software denn eigentlich ist und wieso sie für unsere Gesellschaft von enormer Wichtigkeit ist. Dann gehe ich kurz ein bisschen auf die Geschichte freier Software ein, spreche über Software-Lizenzen und Lizenzmodelle. Dann kläre ich kurz den Begriff Open Source, spreche über freie Software und Arbeit und komme dann am Ende noch kurz zum Verbraucherschutz und Bürgerrechten und freie Software. Gibt es das nachher auch als... Die Folien werden zur Verfügung gestellt mit der Autoranzeichnung. So, was ist Software? Ganz grob könnte man sagen, dass Software eine Anleitung ist, wie man Daten verarbeitet und vermittelt. Dazu zählen nicht nur Daten, sondern auch Informationen, also Informationsverarbeitung. Software kann man aber auch benutzen, um Abläufe zu steuern. Ein entscheidender Punkt von Software ist, dass sie oft im Maschinencode vorliegt, also der ist unlesbar. Hier unten links sieht man es auch. 0 und 1. Und diese 0 und 1 entstehen aus dem sogenannten Quelltext. Der Quelltext kommt, der wird von Menschen erstellt und ist lesbar und einfach veränderbar. Also ich habe ein kleines Beispiel rechts, dass man zum Beispiel sagt, okay, das Objekt Fenster ist jetzt ein neues Window, ein neues Fenster. Das ist lesbar, das ist verstehbar und das können wir verändern. Die 0 und 1 sind für jedenfalls normale Menschen nicht verstehbar und da kann man auch nichts mit anfangen. Das ist der Maschinencode und das andere ist der Quelltext. Oder Source kommt. So, Software. Am meisten kommen wir mit Software in Berührung mit unserem eigenen Computer. Aber Software wird auch benutzt, um in großen maschinellen Anlagen Dinge zu fertigen. Software wird benutzt, um Abläufe zu steuern in unserer Gesellschaft, Ampeln ist ein Beispiel. Software wird auch in der Verwaltung eingesetzt. Daten von Menschen, Schicksale von Menschen werden mit Software verarbeitet und gespeichert. Wir haben auch Software in unseren Handys und die Software steuert, wen wir sie anrufen können, was darüber aufgezeichnet wird und so weiter. In unseren MP3-Player ist Software. Manche MP3-Player übertragen zum Beispiel mit der Software, die da drin ist, auch Daten über das Hörverhalten. Oft ist es gewollt an bestimmte Dienste im Internet. Elektronische Bücher kommen mehr und mehr in die Mode. Auch da läuft Software drauf, die kontrolliert und steuert, was das Gerät tut und was es uns tun lässt. Zunehmend auch ein Trend auf der letzten IFA, Fernseher enthalten auch Software und sind auch mit dem Internet verbunden. Enthalten zum Teil auch Kameras, die auch von Software gesteuert werden. Uhren, digitale Uhren enthalten Software. Bald und auch jetzt schon gibt es Kühlschränke mit Software, die darüber Bescheid wissen, was sich im Inneren befindet und automatisch über das Internet nachbestellen, wenn es denn alle wird. Und in naher Zukunft, in Japan auch schon Realität, Häuser werden auch zunehmend elektronisiert und mit Software ausgestattet. Die Software entscheidet dann auch darüber, wen sie ins Haus reinlässt und wen nicht. Also die Technik schreitet voran, unsere Gesellschaft wird zunehmend digitaler und Software spielt eine zentrale Rolle, weil sie eben die Abläufe steuert und die Informationen verarbeitet, die notwendig sind. So, zurück zum Computer, wie wir selbst mit Software in Kontakt kommen. Und wie auch alle anderen Menschen mit Software hauptsächlich in Kontakt kommen, nämlich als Nutzer. Wir benutzen Software zur Kommunikation. Telefonate werden noch häufiger über das Internet abgewickelt. Chats, nun ist vielleicht auch Skype ein Begriff, aber auch soziale Netzwerke wie Facebook oder StudiVZ benutzen Software, um Menschen miteinander kommunizieren und organisieren zu lassen. In der Bildung spielt Software eine immer größere Rolle. In vielen Klassenräumen stehen schon Computer und Schüler haben mit der Software Kontakt und lernen mit der Software und durch die Software und lernen auch, wie man Software benutzt. Ein ganz großer Aspekt, bei dem man Software nutzt, ist Informationsbeschaffung. Ich habe da als Beispiel mal die Wikipedia angeführt, die in zig Sprachen übersetzt ist und Informationen liefert. Aber nicht nur die Wikipedia benutzt Software, sondern auch unser Computer benutzt Software und der Webbrowser, mit dem wir auf Wikipedia zugreifen, ist Software. Wir können diese Information mit unserem Computer abspeichern und wir können sie weiterverarbeiten. Ich habe mal vom Statistischen Bundesamt eine Pressemitteilung geguckt. Das hat 2007, das ist also auch schon ein bisschen her, gesagt, dass 85% aller deutschen Beschäftigten... 58% der deutschen Beschäftigten in ihrem Arbeitsalltag schon einen Computer benutzen. Und das zeigt, dass das Software mehr und mehr auch zu einem Produktionsmittel wird. Also Produktion nicht mit dem herkömmlichen Sinne, weil da selten wirklich physikalische Objekte dabei rauskommen, aber Produktion von Informationen. Wir und viele andere Menschen erstellen Texte und schreiben Einträge, schreiben Bücher mit Computern. OpenOffice ist hier ein gutes Beispiel. Wir können digitale Bilder erstellen, wir können von unseren Digitalkameras Bilder auf den Computer übertragen und verarbeiten und retuschieren und dann unsere Bedürfnisse anpassen. Es gibt Leute, die machen Musik mit ihrem Computer, auch mit Unterstützung von Software. Und Filmschnitt, Filme machen. Ich habe da unten ein Beispiel von einem Filmschnittprogramm gezeigt. Das ist alles, wobei uns Software unterstützt, wo Software nützlich ist, wo Software uns nützliche Werkzeuge in die Hand gibt, wo wir Dinge tun können, die für uns, aber auch für die Gesellschaft wichtig sind. Okay, ich habe hier mal drei Eigenschaften von Software aufgelistet. Das Gute an Software ist, sie ist unbegrenzt und kostenlos zu vervielfältigen. Das heißt, all die nützlichen Dinge, die wir mit ihr tun können wir allen Menschen zur Verfügung stellen, weil es uns nichts kostet, Software zu kopieren. Es ist einfach nur ein Klick und die Software ist dupliziert. Und während wir sie nutzen, verschleißt sie nicht. Sie geht in der Regel nicht kaputt, sie wird nicht weniger gut. Und in der Regel ist Software auch erweiter- und veränderbar. Das heißt, wenn neue Bedürfnisse in der Gesellschaft aufkommen, kann man die Software einfach dahingehend anpassen und die neuen Aufgaben dann bewältigen. So, meine These ist also, dass Software einen unschätzbar großen Wert für unsere Gesellschaft hat. Und wegen der zunehmenden Digitalisierung und Technologisierung wird dieser Wert weiter steigen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir mit Software umgehen. Eine weitere These ist, dass wer die Macht über die Software hat, hat auch Macht über die Gesellschaft, weil die Gesellschaft zunehmend von Software abhängt, wie ich hoffe, gezeigt zu haben. So, nun kann man aber eine Beobachtung machen. Beobachtung ist, dass die Nutzung von Software, ihr Verhalten und auch die Fähigkeiten, die Software hat, zunehmend streng begrenzt wird. Und zwar liegt es daran, dass wenige große Firmen den Großteil der nützlichen Software kontrollieren. Kontrollieren meine ich, sie produzieren die Software und sie halten die Software unter Verschluss und sind diejenigen, die bestimmen, was die Software tut und was nicht und wer sie haben darf und wer nicht. Da wird das Urheberrecht benutzt und Lizenzverträge, um eine Profitmaximierung durchzuführen. Also in der Regel sind diese Firmen natürlich auf Profit aus, was auch sonst. Und leider allzu oft geschieht diese Profitmaximierung auf Kosten der Gesellschaft. Und auf Kosten der einzelnen Nutzer. Das war aber nicht immer so. Es gab eine Zeit von Anbeginn der Softwarewelt, der Computerwelt, bis in etwa in die 80er Jahre. Da wurde Software geteilt, ausgetauscht in einer meist akademischen oder Hobby-Community. Es war einfach eine gute akademische Tradition, dass man sich gegenseitig hilft und somit die Software, mit der man ja tagtäglich arbeitet, von der sein eigener Beruf abhängt, auch ständig verbessert. Zu dieser Zeit waren die meisten Firmen noch wohlwollend gegenüber dieser Entwicklung eingestellt. Sie sahen Software meist als Mehrwert für ihre Produkte, die sie verkaufen wollten. Wenn man einen großen Computer verkauft hat zu dieser Zeit und es gab einfach keine gute Software dafür, dann war er nutzlos. Das heißt, die Firmen haben sich darüber gefreut, dass es Leute gab, die diese Software getauscht haben und haben sie auch kostenlos mitgegeben, damit die Leute die Hardware-Produkte sinnvoll nutzen konnten. Aber ab Anfang an den frühen 80er Jahren und auch schon ein bisschen vorher nahm es zu, dass die Freiheiten der Nutzer von der Software eingeschränkt wurden. Mehr und mehr. Es gab Firmen, die sich spezialisiert haben auf Softwareentwicklung und ihren Gewinn damit gemacht haben, dass sie Kopien von Software verkauft haben. Also ich habe ja vorhin erwähnt, man kann Software einfach so mit einem Klick kopieren und einfach eine Kopie erstellen. Das ist so, wenn man sich das vorstellt, kann man eine schwache Analogie ziehen, wenn man ein Leib Brot hat und einfach mal auf den Knopf drückt und den plötzlich millionenfach vervielfältigen könnte. Und diese Firmen haben sich nun darauf spezialisiert, das Gut Software künstlich zu verknappen, das Teil zu kriminalisieren und Lizenzen dafür zu verkaufen. Das gegenseitige Helfen, was gang und gäbe war in der Gemeinschaft früher, wurde damit unmöglich gemacht, weil die Software abgeschlossen wurde, weil nur noch der Binärcode verteilt wurde. Der Mann da auf dem Bild ist Richard Stallman. Er hat diese problematische Entwicklung frühzeitig erkannt und hat etwas dagegen getan. Er war ein Programmierer am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, im Labor für Künstliche Intelligenz. Als Teil der damaligen Hacker-Community, also die Leute, die diese Software hauptsächlich ausgetauscht haben und sie sinnvoll weiterentwickelt haben. Er hat gemerkt, und auch in seiner persönlichen Arbeit hat er gemerkt, dass die Einschränkungen, die sich entwickelnde Industrie auf die Nutzer und auf die Gesellschaft oktroyiert, dass die schlecht sind für die Gesellschaft. Und er hat sich überlegt, was kann man tun? Und hat sich gedacht, dieses Modell, was sie vorher hatten, was diese Gemeinschaft vorher hatte, muss erhalten bleiben. Und hat sich überlegt, welche Voraussetzungen Software denn erfüllen muss, damit die Gesellschaft Software sinnvoll nutzen kann und damit die Gesellschaft die Freiheiten hat in der Nutzung der Software. Und hat dann den Begriff freie Software geprägt, im Englischen Free Software. Er hat sich vier Kriterien überlegt, die gelten müssen, damit Software frei ist. Das erste ist die Freiheit der Nutzung. Das mag selbstverständlich sein, ist es aber durchaus nicht, weil es Endnutzer Lizenzverträge gibt, die die Nutzung von Software einschränken. Also es gab zum Beispiel mal Microsoft PowerPoint, wo in den Lizenzbedingungen drin stand, sie dürfen damit keine Präsentation oder was Frontpage, keine Internetseite erstellen, die sich negativ über Microsoft äußern. Aber freie Software muss uneingeschränkt und für jeden Zweck benutzbar sein. Wenn man einmal anfängt zu sagen, du darfst die Software aber dafür nicht benutzen, dann kann man auch sagen, auch dafür nicht und dafür nicht. Das schließt natürlich auch die militärische Nutzung ein. Die zweite Freiheit ist die Freiheit des Individuums, sich selbst zu helfen. Und die besteht hauptsächlich darin, dass man den Quellcode des Programms angucken kann, die Funktionsweise des Programms damit untersuchen kann und rausfinden kann, was tut das Programm denn eigentlich. Denn unfreie Programme, bei denen der Quelltext nicht verfügbar ist, sind in gewisser Weise geheim. Man weiß nicht, was sie auf unserem Computer tun und was sie mit unseren Daten machen. Es ist aber wichtig, dass wir in der Lage sind, zu wissen, was die Software tut, was die Technologie mit uns anstellt. Die dritte Freiheit ist, die anderen zu helfen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, Kopien von nützlicher Software oder von Software allgemein zu machen und sie weiterzugeben an unsere Freunde, an Verwandte, an alle, die bedürftig sind. Die vierte Freiheit ist, die unsere Gemeinschaft zu unterstützen. Es ist die Freiheit, das Programm und die Software zu verändern und sie anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Diese veränderte Version, die vielleicht verbesserte Version oder die Version, die weniger Fehler enthält. Das heißt, diese vierte Freiheit macht es möglich, selbst Leuten einen Mehrwert zukommen zu lassen, die vielleicht gar keine Programmierer sind, die sich mit Software nicht auskennen. Denn die meisten von uns können sicherlich nicht programmieren, aber wir können davon profitieren, dass andere Leute diese Freiheit haben. Wenn man diese vier Freiheiten mal auf eine ganz kurze Formel bringt, die man sich auch leicht merken kann, ist es im Englischen das Use, Study, Share and Improve. Also benutzen, studieren, teilen und verbessern. Das sind die vier grundlegenden elementaren Freiheiten, die freie Software ausmachen. So, Richard Stallman hatte sich zum Ziel gesetzt, den Computerbenutzern ihre Freiheit zurückzugeben. Und der erste Schritt, den er dafür tun musste, war, wieder ein freies Betriebssystem zu schaffen, weil das Betriebssystem die Grundlage für die Benutzung unseres Computers ist. Es kommuniziert mit der Hardware, es stellt die Plattform für Programme zur Verfügung. Und damals sehr populäres und portierbares Betriebssystem war Unix. Und er hat dann das GNU-Projekt gegründet. GNU steht für GNU is not Unix. Das ist ein rekursives Akronym. Und soll ein kleiner Witz sein. Den es heute viele Leute verwirrt. Genau. Also diese Community waren halt sehr spezielle Leute, die sehr, sehr mathematisch waren und Programmierer waren. Die haben ihren eigenen Humor. Also 1983 hat er angefangen, sein GNU-Projekt. Mit dem Ziel, ein freies Betriebssystem zu programmieren und Schritt für Schritt aufzubauen. Ein Betriebssystem besteht aus ganz vielen Komponenten und er hat eine Komponente nach der anderen nachprogrammiert. Dafür hat er seinen Job am MIT gekündigt und hat sich einfach so durchgeschlagen mit Gelegenheitsarbeiten und hat aber den meisten Teil seiner Zeit darauf verwendet, dieses Betriebssystem zu programmieren. Hat dieses Ziel bekannt gemacht im Internet, dass es damals auch schon gab, und hat mehr und mehr Mitstreiter gefunden im Laufe der Zeit. Das GNU-Projekt hat sich immer weiterentwickelt. So weit, dass es irgendwann auch eine rechtliche Grundlage und Vertretung brauchte. Und dann hat er 2 Jahre später die Free Software Foundation gegründet, die sich weitgehend auf Nordamerika konzentriert. Das ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich für freie Software einsetzt und versucht, die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür so günstig wie möglich zu halten und freie Software auch zu schützen. 1991 war das GNU-Projekt fast fertig. Es fehlte nur noch der Kern des Betriebssystems. Und da kam ein finnischer Student, gerade recht, der freie Software geschrieben hat, die einen Betriebssystemkern darstellte, die man einfach in das GNU-Projekt reinsetzen konnte. Und plötzlich hatte man ein komplettes funktionierendes Betriebssystem, was man auf Computern installieren konnte. Zu der damaligen Zeit für uns noch kaum benutzbar, aber Sie wissen ja sicherlich alle, was heute daraus geworden ist. Deswegen und aus anderen Gründen insistiert Richard Stallman auch, dass man das Betriebssystem nicht Linux, sondern GNU-Linux nennt. Und 2001 hat Europa nachgezogen und hat die europäische Schwesterorganisation der Free Software Foundation gegründet, die Free Software Foundation Europe, bei der ich auch Mitglied bin. So, jetzt komme ich zu Softwarelizenzen. Denn die freie Software, die Richard Stallman geschrieben hat, wollte er natürlich auch irgendwie schützen von Vereinnahmung durch Firmen zum Beispiel. Es gibt ja ein Urheberrecht, was vor gar nicht allzu langer Zeit auch auf Software ausgedehnt wurde, was dem Urheber also alle Rechte an seinem Werk der Software einräumt. Und mit einer Softwarelizenz gibt der Urheber jetzt bestimmte Rechte an dieser Software, die er eigentlich hat, auf. Und es ist ihm möglich, mit dieser Lizenz auch bestimmte Bedingungen an dieser Aufgabe der Rechte zu knüpfen. Zwei bekannte Lizenzen sind die BSD-Lizenz und die GNU General Public License. Mit letzterer hat Richard Stallman die freie Software, die das GNU-Projekt entwickelt hat, geschützt. Also das Ziel der GNU General Public License ist, die Freiheit der Nutzer so gut wie möglich zu schützen und das mit einer Hilfe von einer ganzen Menge Anwälte, die einen komplizierten Lizenztext ausarbeiten, der genau sagt, wann man die Software weitergeben darf und welche Bedingungen daran geknüpft sind. Und diese Bedingungen zielen aber alle darauf ab, den Nutzer nicht einzuschränken, sondern ihm Freiheiten einzubauen. Die BSD-Lizenz ist da anders. Das ist auch eine freie Software-Lizenz, weil es den Nutzern diese 4 Freiheiten nicht von der GitHub einräumt, aber die BSD-Lizenz hat eine viel minimalere Bedingungen. Da geht es eigentlich nur darum, dass die Urheberrechtsvermerke, die Autoren, intakt bleiben. Das ist eigentlich im Grunde die einzige Bedingung, die BSD-Lizenz an Software stellt, wenn man sie weiter verbreiten will. Nein, der Quelltext muss auch offen sein. Mhm. Nein. Also auch die GNU General Public License sagt nicht, dass der Quelltext offen sein muss. Es sagt nur, wenn du die Software hast und du gibst sie an jemanden anders weiter, dann ist es ja eigentlich, darfst du es ja nicht, weil es ist ja eigentlich das Urheberrecht beschränkt es ja ein. Aber wenn ich die Software jetzt weitergebe, weil der Autor mir die Rechte eingeräumt hat, dann darf ich es nur, weil der Autor gesagt hat, du darfst das, wenn du dann auch anderen den Quelltext zur Verfügung stellst. Damit er die Freiheit 2, nämlich das Programm zu studieren, und auch die Freiheit 4, das Programm zu verbessern und diese verbesserte Kopie weiterzugeben, auch ausüben kann. Das sagt die GNU General Public License im Falle der Weitergabe von Software. So, man muss das Urheberrecht aber nicht komplett aufgeben. Man kann das Urheberrecht auch nutzen, um die Freiheit zu schützen. Und da kommt das sogenannte Copyleft zum Einsatz. das Copyleft wird genutzt, um die Freiheit an ein Werk zu binden. Also ich hatte ja erwähnt, dass die New German Public License versucht, den Nutzern die Freiheiten zu sichern. Und Copyleft ist eine Maßnahme, um das zu tun. Das sind diese Bedingungen, die an diese Softwarewerke geknüpft werden, an die Lizenz. Wenn ich eine Kopie von dem etwas erstelle oder ein Werk ableite, indem ich Teile aus dem Werk herausnehme oder neue Teile hinzufüge, also bei einer Software zum Beispiel ein neues Feature, zum Beispiel mehr Knöpfe, die noch irgendwelche anderen Funktionen haben. Und ich habe aber meine Arbeit auf einem Werk basiert, das schon mit der New German Public License geschützt wurde, dann muss mein Werk auch unter der New German Public License stehen. Das ist Copyleft. Wenn es nicht der Fall wäre, bei der BSD-Lizenz zum Beispiel ist es nicht der Fall, dann könnte jemand mein Werk oder das Werk eines jeden anderen unter dieser Lizenz nehmen und könnte es zum Beispiel in ein unfreies Softwareprodukt einbauen, wo der Nutzer plötzlich keine der vier Freiheiten mehr hat. Es gibt in der Softwarewelt gibt es einen Konflikt zwischen den BSD-Leuten und den GNU-Leuten. Der Konflikt dreht sich hauptsächlich darum, dass die einen sagen, diese BSD-Lizenz ist da eigentlich viel freier. Da habe ich doch viel mehr Freiheit. Weil weniger Bedingungen auf der Software liegen. Die New German Public License ist mittlerweile in der dritten Version ein richtig langer Lizenztext, der ziemlich viele strikte Bedingungen einführt. Aber in meinen Augen sind das alles Bedingungen, die darauf zielen, die Freiheit der Nutzer zu schützen. Und deswegen bin ich persönlich auch eher auf Seiten des GNU-Lagers in diesem Konflikt, weil ich denke, die Freiheit der Nutzer wiegt höher als die Freiheit der Entwickler. Ein Punkt, wo man sieht, dass die Freiheit der Entwickler eine Rolle spielt, ist zum Beispiel, wenn man sich New German Public License kompatible Lizenzen anguckt. Das sind nämlich Lizenzen, bei denen die Anforderungen dieser Lizenz und die Anforderungen der GNU-GPL kompatibel sind, die sind vereinbar. Das heißt, wenn ich ein Werk nehme und das in ein anderes Werk einbaue, die beide unterschiedliche Lizenzen haben, dann geht das nur, wenn die kompatibel sind. Dann kann ich die auch wirklich verbreiten. Dann verstoße ich nicht gegen das Urheberrecht. Die BSD-Lizenz ist zum Beispiel mit der New German Public License kompatibel. Das heißt, Softwareprojekte unter der GPL können BSD-Code nehmen und es in ihre Projekte integrieren. Lizenzen kompatibel. Das entstandene Werk hat dann die Lizenz der stärkeren Bedingung oder die Bedingung, die vereinten Bedingungen. In der Regel ist es so, wenn ich BSD-Software in ein GPL-Projekt einbaue, entsteht das Gesamtprojekt unter der GPL. Und das ist den BSD-Leuten natürlich nicht so lieb, weil sie können wiederum nicht den GPL-Source-Code nehmen, den Quelltext, und den in ihre Projekte einbauen, weil die GPL viel stärkere Bedingungen knüpft an die Weitergabe, an das Urheberrecht. Ich hätte eine Nachfrage. Kannst du mal erklären, wenn du sagst, die GPL räumt eigentlich mehr Freiheit im Nutzer ein? Wie kann das sein, wenn die BSD-Lizenz nicht gar keine Restriktionen dem Nutzer auflegt? Nein, ich sage nicht, die räumt mehr Freiheit ein, sie schützt die Freiheit der Nutzer. Und wenn BSD überhaupt keine Bedingungen an die Nutzer, wo ist immer die Gefahr, dass die Nutzung einschränkt wird? Na, die Nutzung wird dann eingeschränkt, wenn die Software zum Beispiel weiterentwickelt wird oder verändert wird. Mal eine Frage, war es nicht so, dass dieser Unix-Code damals auch unter BSD war und Microsoft den dann benutzt hat und dann also sozusagen daraus das Windows-Betriebssystem entwickelt hat? Ja, also nicht ganz. Also ich will nur mal sagen, also das ist eben der Kern, dass es eben in proprietäre umgewandelt werden kann, wenn es unter BSD steht. Und das heißt, dann haben wir als Nutzer nur Verwendung, wenn wir es kaufen oder so. Also wenn wir die Lizenz erwerben. Das ist das Problem. Also jemand würde zum Beispiel. Man würde diese viele Arbeit, die da schon reingesteckt wurde in das Projekt, nehmen und darauf aufbauend noch was viel Besseres draus machen, zum Beispiel. Oder es einfach nehmen und eins zu eins in sein Projekt integrieren. Aber er könnte es dann unter einer BSD-Lizenz unfrei machen. Er müsste nur noch sagen, okay, Urheberrecht hat der und der, aber ich muss euch nicht mehr den Quelltext geben. Das heißt, zum Beispiel zurückgefragt, das heißt, die Weiterentwicklung wäre dann eingeschränkt durch Copyleft-Test. Aber das eigentlich ursprüngliche Produkt, wo die BSD bzw. eben nicht GPL draufgelegen hat, die wäre weiterhin zur Verfügung. Ja, also die wäre weiterhin zur Verfügung. Aber der Urheber. Es geht um den Entwicklungsprozess. Die eigentliche Verfügungsgewalt sozusagen als Urheber genannt zu werden und so weiter, was Urheberrecht sagt, die bleibt ja unberührt. Also du denkst, es ist ja sozusagen ein Schritt weiter als Prozess, und ich finde, das muss man deutlich machen, dass das ein anderer Abschnitt ist, über den du eigentlich redest. Aber nicht nur, im Moment. Es gibt auch noch einen anderen Fall. Es könnte, also der Fall, den Nadine eben beschrieben hat, war zum Beispiel, dass Microsoft aus einem Unix-System unter BSD-Lizenz einen Internetprotokoll-Stack, sagt man, benutzt hat und den man sich eingebaut hat. Da geht's, die haben den gar nicht weiterentwickelt. Man weiß halt nicht, wie weit sie weiterentwickelt haben, vermutlich gar nicht. Und wenn ich jetzt Nutzer bin, dann profitiere ich von dieser freien Software nicht mehr, weil sie läuft auf meinem Computer. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Problem ist, kann ich oder mein Freund oder irgendwer, der sich dann auskennt, das nicht mehr beheben. Also es geht nicht nur um eine Weiterentwicklung, es geht auch darum, dass bestimmte Freiheiten dann einfach verloren gehen, selbst wenn man die 1:1-Kopie verwendet in der Software einbaut. Bitte? Ja, ich würde gerne noch eine Anmerkung machen. Also wenn man jetzt schon, wir reden ja die ganze Zeit von Freiheiten, von der Freiheit der Nutzer oder der Freiheit der Entwickler. Ich denke, dass bei dieser BSD-Lizenzen auch ganz stark so ein marktliberales Grundeinstellung ursächlich ist, die eben die Freiheit der, also als Geschäft, also die Freiheit der, einer Firma am Markt eben ein Produkt zu entwickeln. Also das ist immer so herausgekehrt wurde als letztendlich Innovationsförderung, die Freiheit der kommerzielle Freiheiten, das Unternehmer, freie Unternehmertum. Also, noch was sagen kannst? Oder? Also das ist eine spannende Diskussion, aber vielleicht führen wir die ein bisschen später. Also ich wollte zur Sache nur sagen, da gibt es auch andere Positionen. So. Also es gibt auch so mehr anarchistisch-moralische Positionen, dass man durch das Aufsetzen von Regeln nicht mehr Freiheit erreichen kann und dass deswegen überhaupt falsch ist, Bedingungen etwas zu knüpfen. So. Also, das war so der Dogmatismus-Vorwurf gegen Gewähler. Ich wollte nur sagen, das ist ganz interessant, halt, Freiheiten können ja nur in einem Ökosystem entstehen, das sich halt weiterentwickelt und das funktioniert. Und ich glaube, das wird von GPL-Seite oft mit so einem Geben und Nehmen eben beschrieben und dass GPL eben so eine Freerider-Mentalität eben möglich macht. Und ich glaube, man sieht es auch ganz gut, dass Projekte, bei denen so eine Freerider-Mentalität, also einfach nehmen, absahen und dann was draus machen, jetzt sehr leicht möglich ist, die funktionieren nicht gut unter einer BSD-Lizenz und dass man halt, dass diese GPL-Geschichte halt so ein Geben und Nehmen halt mehr in dieses gesamte Ökosystem integriert und als Grundbedingung. Richtig, wobei es natürlich tragisch ist, dass die BSD-Leute dann von der Software, die unter der GPL steht, nicht profitieren können. Aber das liegt halt daran, dass die Urheber eine bewusste Entscheidung getroffen haben, dass ihre Software den Nutzern auch die Freiheit garantieren soll, auch noch in 50 Jahren. Und wenn es in ein BSD-Projekt einfließen könnte, dann wäre sie halt nicht mehr frei und das BSD-Projekt wäre sozusagen kontaminiert. Was die BSD-Leute dann nicht wollen. Okay, ich komme kurz noch zum Public Domain. Public Domain könnte man im Deutschen sagen, ist Gemeinfreiheit. Und das heißt einfach, dass das Werk nicht oder nicht mehr dem Urheberrecht unterliegt. Das heißt, in der Nutzung, was auch immer Sie mit dem Werk tun wollen, unterliegt eigentlich keine Einschränkung. In Deutschland ist es noch, ist diese Gemeinfreiheit und die Public Domain noch leicht rechtlich verschieden, sind aber meist Details. Eins ist zum Beispiel, dass man in Deutschland nicht einfach so auf seine Rechte verzichten kann. Das ist ja auch der Unterschied zwischen dem Urheberrecht und dem Copyright. Also in Deutschland ist es halt das Recht des Urhebers und er bleibt auch der Urheber und man kann nicht einfach ihn abschaffen, dass er nicht mehr der Urheber ist, das geht nicht. So, zum Open Source. Praktisch betrachtet ist Open Source und freie Software genau das Gleiche. Die freie Software definiert sich durch die vier Freiheiten, die ich Ihnen vorgestellt habe, und Open Source definiert sich durch einen ganzen Katalog, der sich aber im Prinzip von diesen vier Freiheiten ableitet. Und es gibt in der Praxis einige Lizenzen, die als Open Source angesehen werden, aber nicht als freie Software angesehen werden. Aber das ist eigentlich zu vernachlässigen. Im Prinzip ist es wirklich das Gleiche. Es ist einfach nur ein anderer Begriff für dieselbe Sache. Und zwar ist das Open Source ein Marketingbegriff, der 1998, also wesentlich später als die freie Software entstanden ist, eingeführt wurde. Und zwar deswegen, weil sich freie Software oder Free Software wahrscheinlich, so war die Meinung der Leute, die sich den Begriff ausgedacht haben, schlecht verkaufen lässt. Also Free Software im Englischen klingt ja wie gratis Software, wie Software, die nichts kostet. Und wenn was nichts kostet, dann ist es ja auch nichts wert. Und das konnte man wohl schlecht verkaufen, deswegen hat man sich Open Source ausgedacht. Nun ist es aber so, dass verschiedene Worte auch verschiedene Ideen transportieren. Und die Leute, die Open Source benutzen, meinen in der Regel eher die praktischen Vorteile von freier Software, die sich aus den Freiheiten ergeben. Also, dass die Software robust ist, dass man damit tolle Sachen machen kann, dass es besser funktioniert und so weiter. Und manchmal auch das Entwicklungsmodell, dass es halt ein kollaborativer Ansatz ist. Die ethischen, sozialen und politischen Ideale der freien Softwarebewegung treten da meist in den Hintergrund. Ja, deswegen bevorzuge ich es, von freier Software zu reden und nicht von Open Source. So, kurz noch zu freier Software und Arbeit. Vorhin ist auch der Begriff gefallen, kommerzielle Software, kommerzielles Modell. Kommerzielle Software ist kein Gegensatz zu freier Software. Ja, das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Also freie Software kann auch kommerziell genutzt werden. Das Einzige, was freie Software schwer macht, ist ein bestimmtes Geschäftsmodell, was darauf basiert, Kopien oder Nutzungslizenzen für Software zu verkaufen. Aber es gibt noch eine ganz andere Fülle an Geschäftsmodellen, die damit möglich sind. Und wir beobachten auch eine zunehmende Professionalisierung der freien Software-Szene, die mehr und mehr Dienstleistungen anbietet. Es geht hier nämlich in erster Linie um Dienstleistungen. Die können darin bestehen, dass eine Firma ihnen anbietet, die Software für sie zu installieren. Gerade in einem kommerziellen Umfeld, wo es um viele Computer geht und es nicht so einfach ist. Es kann darum gehen, dass es Supportverträge gibt, Wartungsverträge für die Software. Oder auch, wenn die freie Software schon da ist und sie ihnen schon nützt, aber sie noch ein gleich anderes Bedürfnis haben und noch was anderes mit der Software machen wollen und eigentlich nur diese eine Veränderung brauchen, dann sind sie bei unfreier Software eigentlich immer auf den Hersteller angewiesen, der Software, damit der diese Veränderung für sie einbaut. Bei freier Software gibt es einen freien Dienstleistungsmarkt. Jeder, der dazu in der Lage ist, kann ihnen anbieten, diese kleine Veränderung für sie vorzunehmen oder auch eine große Veränderung. Also das heißt sozusagen, dass die dann eventuell auch unter GPL-Lizenz stehen, aber dass sie in Auftrag gegeben werden und für diese in Auftragnahme bekommen dann auch irgendwelche freien Entwickler Das sind nicht nur freie Entwickler, das sind große Firmen. Also ich weiß nicht, ob Sie von Red Hat schon mal gehört haben, Sun oder IBM macht da auch viel oder HP. Das sind Firmen, die viele Angestellte haben, die ausschließlich an freier Software arbeiten, weil es ein wirtschaftliches Interesse daran gibt, dass Software gut funktioniert. Ich habe ja erklärt, wie wichtig Software ist. Software muss gut funktionieren, Software muss ganz viele Sachen tun. Und wenn Software frei ist, können die Unternehmen davon Nutzen ziehen. So wie Privatpersonen davon Nutzen haben, haben natürlich auch Unternehmen davon Nutzen. Das ist ja nicht ausgeschlossen, die Nutzung ist immer. Ich wollte nochmal klarstellen, weil sozusagen freie Software bedeutet ja nicht automatisch, dass es unter Copyleft ist. Ne? Also es geht ja auch gar nicht um Lizenzen. Verschiedenen Lizenzmodelle, wo es dann eben auch proprietär werden kann. Aber ich wollte nur noch mal darauf hinaus, dass es eben den Fall gibt, dass es eben auch Professionelle gibt, meinetwegen Firmen oder auch einzelne Entwickler, die vielleicht sogar freie Software unter GPL entwickeln, aber dafür trotzdem Geld bekommen, weil sie das in einem Auftrag machen. Genau. Ja, wir sollten vielleicht mal in der Diskussion mal kurz darauf eingehen, warum denn auch so große Firmen überhaupt sowas machen wie freie Software. Ja, eins noch, Software, Firmen haben in der Regel, wenn sie unfreie Software machen, haben ein Monopol, nämlich das Dienstleistungsmonopol. Manche Firmen sind so groß, dass sie auch bestimmten anderen Firmen gestatten, für sie Supportaufträge anzunehmen und denen auch die nötige Information geben, aber in der Regel ist es sehr schwer, in den Dienstleistungsmarkt einzutreten, wenn die Software unfrei ist. Bei freier Software kann das praktisch jeder tun. Und freie Software stärkt deswegen in der Regel auch den Mittelstand, weil kleinere, agile Firmen relativ schnell auf solche Nachfragen reagieren können und sich spezialisieren können. Und Entwickler von freier Software, die richtig ein gutes Projekt, was auch in der Wirtschaft benutzt wird, programmieren, sind natürlich die ersten Adressaten, an die sich eine Firma wendet, wenn sie eine Verbesserung oder eine Veränderung an der Software haben will. Also das Samba-Team, Samba ist ein Programm, mit dem man Linux und andere Computer kompatibel in Windows-Netzwerke einbauen kann und auch Aufgaben von teuren Windows-Servern übernehmen lassen kann. Diese Leute verdienen viel Geld mit der Arbeit an ihrer Software, die sie früher mal frei angefangen haben. Aber die Software ist immer noch frei und sie profitieren auch davon, dass die Software frei ist. Ich habe dazu, kann man das lesen? Das ist eine Tabelle, die zeigt die Nummer von Veränderungen am Linux-Betriebssystemkern zugeordnet zu den Firmen. Das ist eine kleine Studie gewesen, das ist auch vielleicht nicht ganz genau, weil da hauptsächlich die E-Mail-Adressen benutzt wurden. Also wenn jemand eine Veränderung mit einer Red Hat-Adresse gemacht hat, dann nimmt man an, dass der dann auch von Red Hat bezahlt wurde. Und das ist in der Regel auch so. Und da sieht man, dass Red Hat, eine Firma, die auch an der Börse notiert ist und viel Geld mit Software-Support-Verträgen macht, am Linux-Kern 11% an den Veränderungen beteiligt ist. Und Leute, wo man nicht weiß, dass die bei einer Firma sind, ob die von der Firma bezahlt werden für ihre Arbeit oder wo sie es nicht werden, das beträgt ja, so ungefähr 25%. Das heißt, 3/4 der Entwicklung am Linux-Kernel ist kommerziell motiviert und wird kommerziell bezahlt. Das ist aus meiner Sicht aber überhaupt kein Problem, weil die Software ja weiterhin frei ist und weiterhin den Nutzern diese Freiheit gestattet. Es ist eigentlich sogar gut, dass diese Firmen ein Interesse daran haben, weil sie helfen bei der Weiterentwicklung. Und ohne, wie es oft üblich ist, die Freiheit der Nutzer einzuschränken. Und bei diesen Firmen, man sieht IBM, Novell, Intel, Oracle, Google, HP, was kennt man noch? Cisco, Fujitsu, Broadcom. Das sind alles Firmen, die Leute bezahlen, die hauptberuflich oder als Teil ihrer Arbeit den Linux-Kernel weiterentwickeln. Und dadurch entstehen natürlich Synergieeffekte. Also gucken wir uns zum Beispiel Google an. Die betreiben so viele Computer und Server auf der Welt. Die haben überall Linux installiert. Also fast überall. Und wenn Linux gut funktioniert und die Aufgaben des Servers effizienter macht, dann hat Google da einen großen Vorteil von. Deswegen macht es auch Sinn, dass Google Geld bezahlt, um die Entwicklung zu beschleunigen, was uns wiederum als Nutzern zugutekommt. Solange sie nicht versuchen, die Software irgendwie uns frei zu machen und uns Rechte wegzunehmen, die wir eigentlich haben. Was ja durch die GPL verhindert wird. Genau, was durch die GPL verhindert wird. Der Linux-Kernel steht nur noch unter der Version 2. Es gibt jetzt eine Version 3, in der die im riesig langen Prozess mit ganz vielen Anwälten ausgetestet wurde und geschaffen wurde. Aber zum Thema ausgetestet, die GPL ist auch schon gerichtsfest. Also in mehreren Ländern gab es schon Gerichtsurteile, die die Gültigkeit der GPL bestätigt haben und wo man mit der GPL auch durchsetzen kann, dass Nutzer Freiheit kriegen. Ein Beispiel ist dieser Router, den man zu Hause stehen hat, um ins Internet zu kommen. Da hat eine Firma Linux drauf gemacht, hat den Nutzern aber die Freiheit nicht eingeräumt, die GPL ihnen eigentlich einräumt. Dann gab es ein Gerichtsverfahren, die Software musste freigegeben werden und die Quellen mussten veröffentlicht werden. Und es hat im Endeffekt dazu geführt, dass sich viele verschiedene Gemeinschaften um diese Software herum entwickelt haben, die diese Software genommen haben und in eine eigene Richtung weiterentwickelt haben, dass man heute diese Software nehmen kann, auf den speziellen Router drauf machen kann und jetzt diesen Router Dinge tun lassen kann, die er vorher überhaupt nicht tun konnte. Also wo Leute jetzt einen erheblichen Mehrwert haben. Also es sind jetzt technische Details, man kann jetzt zum Beispiel bestimmten Internetverkehr priorisieren, weiß ich, dass man zum Beispiel, das ist ein Telefon, wenn man den Telefon nicht mehr stoppt. Das war meine Nachfrage. Es ist schon aber so, dass die Lizenz, glaube ich, nochmal verändert wurde. Ne? Und dass sozusagen in den USA das Problem besteht, dass ja da auch Patente für Software verteilt werden können. Und dass sozusagen da nochmal überlegt werden muss, wie man sich da schützt, zum einen. Und zum anderen ist ja, glaube ich, trotzdem immer noch das Problem, diesen Nachweis, also dass man sozusagen, wie man rausbekommt, ob jetzt private Firmen wirklich also Software benutzen unter GPL steht, die muss man dann aber erstmal aufdecken. Genau, da gibt es auch ein paar Projekte, die sich zum Ziel gesetzt haben, Hinweisen nachzugehen und diese Lizenzverstöße aufzudecken und den Nutzern die Freiheit zu gewähren, die ihnen eigentlich zustehen. Der andere Punkt war Patente. Genau. Patente ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man Software unfrei machen kann. Und die GPL hat spezielle Klauseln, die sagen, wenn ich eine Patentlizenz habe und diese Technologie jetzt in der Software einbaue und die Software weitervertreibe, dann räume ich auch allen, die diese Software irgendwann mal kriegen können, auch eine unentgeltliche Patentlizenz ein. Das heißt, man kann Patente nicht mehr benutzen, um zu sagen, ja gut, das ist zwar freie Software, aber ich habe die Lizenz an dieser speziellen Idee, die hier implementiert ist, und deswegen musst du mir jetzt trotzdem Geld bezahlen. Und du kannst, und wenn du mir das Geld nicht bezahlst, dann darfst du die Software nicht benutzen. Also so könnte man zum Beispiel mit Softwarepatenten gegen die Freiheit von Software vorgehen. Und da tut zum Beispiel die BSD-Lizenz auch überhaupt nichts gegen. Und die GPL ist so die weit verbreiteste Lizenz und wo die Lizenz am meisten Arbeit drin steckt, um die Freiheit und solche Angriffe auf die Freiheit zu verhindern. So, mein letzter Punkt ist Verbraucherschutz oder man könnte besser sagen Nutzerschutz und Bürgerrechte. Ich habe ja am Anfang gezeigt, wie viel wir mit Software im Alltag umgehen, wie Software schon in unseren Lebensbereich eingedrungen ist. Zum Beispiel ein Handy. Wir alle tragen wahrscheinlich so ein Handy mit einem kleinen Computer um uns rum, was uns im Prinzip orten kann, wo Software drauf läuft, wo wir nicht wissen, was die Software eigentlich tut in unserem Handy. Sie könnte unsere SMS einfach an irgendwen weiterschicken. Oder sie könnte das Mikrofon anmachen und uns gerade zuhören. Nur wenn Software frei ist, haben wir die Möglichkeit auch reinzugucken in die Software. Hat die Software denn irgendwo eine Funktion, die das Mikrofon anstellt oder nicht? Und wenn sie es hat, dann können wir das rausnehmen und können allen unseren Freunden sagen oder im Internet sagen, hey, die Software hat das Mikrofon angemacht, nimm mal die Software, die macht das nicht mehr. Das heißt, unfreie Software ist in gewisser Weise eine Fremdbestimmung. Wir sind durch unsere Technologie und durch die unfreie Software, die mit dieser Technologie funktioniert, fremdbestimmt durch den Hersteller der Software. Und freie Software führt uns hin zu mehr Selbstbestimmung. Auch wenn wir nicht unbedingt Programmierer sind. Es gibt ja eine riesengroße Programmierergemeinschaft der ganzen Welt, die alle zusammenarbeiten, um freie Software zu verbessern, um reinzugucken, ob da kein Problem besteht. Es gibt sogar Firmen, die Sicherheitsanalysen machen und ihre Dienste an andere Firmen verkaufen wollen und deswegen in freie Softwareprojekte reingucken, ob da irgendwo Sicherheitsprobleme sind, das dann groß publizieren und damit dann Werbung für sich selbst machen. Also Hintertüren in Software und Sicherheitslücken können halt durch mehrere Augen, die drauf gucken, viel leichter entdeckt werden als durch nur zwei Augen oder durch nur eine Sicherheitsberaterfirma. Das spielt natürlich auch eine große Rolle für den Datenschutz und für unsere Privatsphäre, auch unser heimischer Computer. Wir schreiben da E-Mails, wir schreiben da private, sensible Dokumente und wir wollen sicher sein, dass die auch wirklich bei uns bleiben. Da nützen dann auch Datenschutzrichtlinien nicht unbedingt viel. Natürlich, wenn sowas mal rauskommen würde, dass eine Firma was in der Richtung tut, was Schlimmes tut, dann wäre das natürlich ein riesen PR-Gau für die. Aber es gibt ja Verschlüsselungstechnologien und keiner weiß genau, was los ist. Freie Software bietet nun eine demokratische und öffentliche Kontrolle. Demokratisch deswegen, weil wenn einem irgendwas nicht passt, was in einem Softwareprojekt passiert, dann nimmt man einfach den jetzigen Stand, der noch okay war, und macht eine neue Version und entwickelt die in eine andere Richtung weiter. Das ist, man kann es wie einen Baum aufspannen. Man kann vom Stamm kann man in ganz viele Richtungen gehen und Software so, wie es einem gefällt, weiterentwickeln oder entwickeln lassen. Man kann Vereine gründen, man kann sich mit Leuten zusammentun, man kann Entwickler bezahlen, man muss nicht selbst programmieren. Und damit geht auch eine Machtverteilung einher. Die Macht über die Software, über unser Windows oder über unser macOS, was automatisch geupdatet wird, wo Microsoft und Apple das Programmverhalten verändern können von unserem Computer. Das ist Macht. Und mit freier Software wird diese Macht verteilt auf die komplette Weltgemeinschaft, die halt die technischen Möglichkeiten hat, daran teilzunehmen. Und wie ich schon sagte, ist freie Software stets im Interesse der Nutzer. Weil wenn sie es nicht ist, dann findet sich irgendein Nutzer, der es ändert. Und eine persönliche These von mir ist, dass wir unsere technischen Infrastrukturen so schaffen sollten, dass Missbrauch so gut wie nicht möglich ist. Das Idee von politischen Strukturen ist ja auch, dass sie so gestaltet sind, dass man sie nicht missbrauchen kann oder dass sie nur sehr schwer zu missbrauchen sind. Und ich bin der Meinung, sie sollten auch so unsere technischen Infrastrukturen einrichten. Denn wenn Missbrauchsmöglichkeiten da sind, werden sie früher oder später genutzt. Und damit komme ich zum Ende meines Vortrags und danke Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit.